Irgendwann fand ich, dass es Zeit war, Josef Bescheid zu sagen. Vorsichtig. Er hatte es sicherlich nicht leicht mit diesem Bruder. Vielleicht konnte ich ihm irgendwie helfen. Und vielleicht, so hoffte ich, war auf diese Weise etwas über die beiden zu erfahren. Ich muss zugeben, ich war auch ein bisschen neugierig. Bei unserer nächsten Begegnung im Treppenhaus erwähnte ich also die Jacketts. »Sie stören mich nicht«, sagte ich. »Überhaupt nicht, aber...« Josef verstand offensichtlich sofort. Er nickte gleich mit dem Kopf, ich musste nicht weitersprechen. Er würde die Sache sofort erledigen, flüsterte er. Und ein paar Stunden später waren die Jacketts verschwunden. Von seinem Bruder sagte er nichts. Ich verstand das. Diese Dinge waren ihm wahrscheinlich peinlich. Möglicherweise ging das schon viele Jahre so, diese Verantwortung für seinen Bruder. Trotzdem wollte ich mehr wissen. Wie gesagt, ich hätte ihm auch gerne irgendwie geholfen. Aber er sprach auch weiterhin nicht von ihm. Vielleicht hatte er sich an diese Situation gewöhnt. Vielleicht verdrängte er sie auch. Als ich einmal die Tauben erwähnte, sah er mich erstaunt an und meinte, dass es hier ums Haus doch kaum mehr welche gäbe. Mit seinem Schweigen schützte er nicht nur seinen Bruder, sondern vor allem auch sich selbst.